arbeiten zu gehen, macht es Spaß, sich das Leben lang den Arsch aufzureißen, damit sie einen mit einer kleinen Rente abspeisen. In der Schule musst du schaffen, dass du gute Noten hast und dann eine Lehre machen, dass du in die Gesellschaft passt. Wirst du dann nicht übernommen, bist du eine faule Sau. Du musst ackern bis zur Rente für die Kinder und die Frau. Ist das alles auf dieser Welt? Ist es, was mich hier noch hält? Alles dreht sich nur ums Geld. Ich will machen, was mir gefällt. Ich will machen, was mir gefällt. Scheiß auf Arbeit und Geld. Den Arbeitslosen straft man mit dem Ruf als asozial. Doch in Zeiten der Rationalisierung ist Arbeitslosigkeit normal. Ohne Job und Arbeit bist du über Nacht schon obdachlos. Und plötzlich stehst du mittendrin, der Teufelskreis geht los. Ist das alles auf dieser Welt? Ist es, was mich hier noch hält? Alles dreht sich nur ums Geld. Ich will machen, was mir gefällt. Ich will machen, was mir gefällt. Scheiß auf Arbeit und Geld. Der Schwache hat verschissen mit stehlenden Bandagen, mit um den letzten Job gerissen. Ohne Arbeit will dich die Gesellschaft nicht mehr sehen. Wo ist da der Sinn, überhaupt zur Arbeit zu gehen? Ist das alles auf dieser Welt? Ist es, was mich hier noch hält? Alles dreht sich nur ums Geld. Ich will machen, was mir gefällt. Ich will machen, was mir gefällt. Scheiß auf Arbeit. Geld, ich will machen, was mir gefällt.